Kundgabe 6491. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.3.1956. Des Vaters sicherer Schutz. Vertrauet mir und meiner Liebe. Wisset, dass ich euer Vater bin, dass ich über meinen Kindern wache und sie schütze in jeder Gefahr, dass ich sie niemals allein gehen lasse auf Wegen, wo die Gefahren sie umlauern. Mein Vaterauge wachet über ihnen, über allen denen, die mich als ihren Vater anerkennen, die mich rufen, die mein sein wollen in Ewigkeit. Glaubet an die Liebe eures Vaters, dann werdet ihr niemals fürchten, dass ich euch etwas geschehen lasse, dann werdet ihr euch immer wohlbehütet wissen, geistig und leiblich, und auch meinen Gegner nicht zu fürchten brauchen. Achtsam aber müsset ihr immer sein, denn mehr denn je hat er es darauf abgesehen, euer Wirken für mich und mein Reich zu unterbinden. Er weiß es, dass er euch verloren hat und gibt es dennoch nicht auf, euch zu bedrängen oder durch List es zu erreichen, dass ihr nachlasset in eurer geistigen Arbeit. Doch auch meine Engel stehen um euch immer zur Abwehr bereit, wenn er sich euch nahen will. Und ihre Kraft ist von mir, und sie sind wahrlich stark genug, um sein Vorhaben vereiteln zu können. Darum könnet ihr völlig sorglos eurer Erlöserarbeit nachgehen. Ihr könnet euch wohl behütet wissen von meiner Liebe, und ihr könnt mich immer als euren Vater anrufen, der stets auch euch vernehmen wird, weil er ständig bei euch ist. Ein Kampf aber wird es immer bleiben zwischen mir und ihm, weil weder ich noch er das Anrecht an euch aufgeben will. Und da euer freier Wille entscheidend ist, habe ich selbst auch das Anrecht an jene meiner Geschöpfe, die sich zu mir bekennen, die willensmäßig schon mein geworden sind. Und diese gebe ich nie und nimmer auf. Ihr also, die ihr mir dienen wollet, ihr habt offen mir schon euren Willen bekundet, und ihr gehöret mir, wenngleich ihr noch auf Erden lebet, in seinem Reich. Euer Wille aber hat entschieden, welches Reich ihr einnehmen wollet, und so ihr also bereit seid, für mich und mein Reich zu wirken auf Erden, habt ihr euch frei zu mir bekannt, und nun gehört ihr mir auch, und ich werde wahrlich mein Eigentum schützen gegen jeden feindlichen Angriff. Und so könnet ihr mir bedingungslos vertrauen und immer dessen gewiss sein, dass ich väterlich für meine Kinder sorge, dass ich ihnen gebe, was sie geistig und leiblich benötigen, dass ich ihnen aber auch das gebe, was sie zur Arbeit in meinem Weinberge benötigen. Ihr könnet gewiss sein, dass niemals ich euch etwas übermittle, was für euch selbst oder eure Mitmenschen schädlich sein könnte. Dass ich niemals euch unwahres Geistesgut zuleite oder euch im Irrtum wandeln lasse. Ein Vater gibt seinen Kindern immer nur gute Gabe, weil er sie liebt. Meine Liebe zu euch aber übersteigt den höchsten Grad der irdischen Vaterliebe. Und wahrlich werden meine Gaben jene in ihrem Wert noch weit übertreffen. Denn ich will euch, meine rechten Kinder, beglücken. Und ich will auch, dass jeder, der sich bei euch Nahrung holt, die rechte Speise empfängt. Solange ihr voll Vertrauen zu mir kommt und mich selbst um Zuleitung von Licht und Kraft bittet, werdet ihr empfangen dürfen und niemals zu fürchten brauchen, dass euch Unzuträgliches geboten wird. Ihr sollt nur immer daran denken, dass euer Vater euch liebt und dass die Liebe immer nur das Beste austeilen wird, das sie beglücken will, aber niemals Schaden zufügt. Was ihr erbittet, werdet ihr empfangen. Darum vertrauet euch stets nur eurem himmlischen Vater an, dass er euch bedenke aus seiner Liebe. Dann brauchet ihr nimmermehr das Einwirken dessen zu fürchten, der mein Gegner ist, denn meine Liebe schützet euch vor ihm. Amen.